Deutschlandfunk. Nachtradio. Buster, he sold the heat. With a rock steady beat. Willkommen zum Soundcheck, zweite Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema heute, die andere Welle, Ska aus den 80er Jahren. I'd never get to Orange Street. So I say there's nothing left to say for the man who set the beat. So I'll leave it up to you out there to get him back on his feet. I bust up on me over with your bogus legs, shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. Madness mit The Prince, das war's. Madness eigentlich im Überfluss hatten, den Erfolg in den Charts und den Support eines großen Major-Labels ist The Selector immer verwehrt geblieben. Es gab zwar in England einige Hits, doch Sängerin Pauline Black entschied sich 1982 für eine Karriere in der Medienbranche. Doch Anfang der 90er gab es eine Reformierung der Gruppe, die immer noch als eine der Vorzeigebands des Two-Tone-Movements der zweiten Welle des Ska gilt. Hier einer ihrer bekannteren Songs, On My Radio. My baby, I'm ready, radio. Desmond Dekker mit der B-Seite seiner Single Israelites Alameda, die auf dem britischen Stiff-Label erschien. Zurück zu The Beat aus dem britischen Birmingham. Es ist schon erstaunlich, mit wem The Beat in den 80ern auf Tour waren. David Bowie, The Police, R.E.M., The Clash, The Talking Heads, Pretenders und The Specials. Hier ihre Coverversion des Andy Williams-Klassikers Can't Get Used to Losing You. Dressed in the town, I'll find a crowded avenue. Though it will be empty without you, I can't get used to losing you. No matter what I try to do, gonna spend my whole life through loving you. Called up some girl I used to know. Since you're gone, it happens every day. I can't get used to losing you. No matter what I try to do, gonna spend my whole life through loving you. Ich hatte mal Gelegenheit, Ska-Urgestein Laurel Aitken zu interviewen. Der mittlerweile verstorbene Musiker war das perfekte Beispiel eines rastlosen Performers, der sich immer versucht hat, weiterzuentwickeln und auch teilweise neu zu erfinden. Ihm kam diese Ska-Renaissance in den 80ern gerade recht. Er hat aber auch noch die dritte Welle erlebt, also die Ska-Bands der 90er und der Jetztzeit, und hat neben seinen alten Stücken zu Hause in seinem Heimstudio an anderen Ansätzen, wie beispielsweise elektronischem Ska, gearbeitet. Hören wir ihn mit dem Song It's Too Late. Sorry, after you've broken my poor heart. When I needed you to satisfy my soul, you turned your back and said that my love was getting cold. Now you're coming back, want me to take you back. I've got somebody new that loves me more than you. It's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, now it's too late. Now it's too late. Now it's too late to say you're sorry. Now it's too late. Now it's too late. Sorry, after you've broken my poor heart, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart. sorry. After you've broken my full heart. Too late, too late. Say that you're sorry. After you've broken my full heart. Now it's too late. Sorry. After you've broken my whole heart. It's too late to say that you're sorry. After you've broken my whole heart. It's too late to say that you're sorry. After you've broken my whole heart. It's too late to say that you're sorry. Das Rolling Stone Magazin schrieb 2005, dass Pauline Black die beste Stimme hat, die jemals auf einer Two-Tone-Platte herauskam. Ihre Stimme ist mit den Jahren nicht schlechter geworden und eine der großen Erkennungsmelodien der Band The Selector ist immer noch dieses Stück hier, Missing Words. Really exists. line when he tells a joke. He wants to stay out, he don't want to go home till his nicotine fingers are stuck down his throat. He's just a stereotype. He drinks his aging wines. He drives home pissed a time when he listens to his stereo. When he perfectly ate, the doctor said no drink for 17 weeks. He wants to go out, but he has to stay home, sit in and watch colour TV on his own. He's just a stereotype. He drinks his age in pints. He drives home pissed at night, and he listens to his stereo. Tablets are finished, the cure is complete. He hasn't had a drink now for 17 weeks. 17 pints, tonight is the night. It goes straight to his head, he ends up in a fight. The police chase him home through the dark rainy night. Fluorescent jam sandwich with flashing blue light. His mom's waiting up, she hopes he's alright. But he's wrapped round a lamppost on Saturday night. He's just a stereotype. He drinks his age in pints. He has girls every night. He doesn't really exist. The Specials mit Stereotype. Aus einem Teil der Band sind dann auch später Funboy 3 hervorgegangen. Hört man auch ganz gut bei diesem Stück. Die Stereotype klingt schon ein bisschen oder nimmt den Sound der Funboy 3 ein bisschen vorweg. Und Sänger Terry Hall hat dann in den späten 90ern sogar mal auf einem Tricky-Album mitgewirkt, der ja immer ein Riesenfan der Specials war, obwohl man es seiner Musik ja überhaupt nicht anhört. Der Musiker, der bei den Specials früher Trombone spielte, war damals in den 80ern schon eine Legende. Rico Rodriguez, der macht Musik seit den 50ern und hat auf vielen jamaikanischen Hits mitgewirkt und hatte mit Two Tone, ähnlich wie Kollege Laurel Aitken, seinen zweiten Frühling. Hören wir ihn solo mit Sea Cruise. Madness waren, wie schon erwähnt, die erfolgreichste Band der zweiten Ska-Welle. Obwohl Sänger Sax in den 90ern seine Solokarriere am Start hatte, hat es die Gruppe immer wieder gegeben. Und wenn sie dann mal wieder vollzählig auf der Bühne waren, wurden sie frenetisch gefeiert. Vielleicht ist es die Spielfreude oder es sind die humorvollen Texte der Gruppe, die sie einfach nicht aussterben lassen. Hören wir ihren Hit Baggy Trousers aus den frühen 80er Jahren. Madness sind eigentlich eine der beständigsten Bands der frühen 80er. Sie sind ihrem Sound immer treu geblieben und es gibt eine Menge Songs, die man vom Hören einfach kennt, aber erstmal nicht darauf kommt, dass es sich um diese Band handelt. Bei Live-Konzerten ist die Bühne voll mit Musikern, alles live in klassischer Ska-Tradition, wo ein Computer ein Wesen aus einer fremden Galaxie darstellt und vor allem nichts in der Musik verloren hat, dafür aber die klassischen Bläser. Hören wir die Bad Madness mit ihrer Live-Version von Just a Feeling. Got you. so viel. Ich habe am Anfang dieser Sendung schon mal One Step Beyond in der Version von Madness gespielt. Das Original kommt von Ska-Legende Prince Buster, dessen Song Madness auch Pate bei der Namensgebung von Madness stand. Prince Buster hatte eine der ersten Sound Systems, also eine Art mobile Disco in Jamaica, und Konzerte von ihm endeten nicht selten in wüsten Schlägereien. Seiner Musik hört man das gar nicht an und seine Stücke lebten in den 80ern wieder richtig auf und prägten viele Musiker der zweiten Ska-Welle. Hören wir das Original One Step Beyond. Ska-Samplern und Boxen von heute finden sich dann auch so Gruppen wie Big Five, die in den späten 80ern den Ska-Gedanken mit neuen technischen Mitteln weiterdachten. Ihr Song Universe ist ein unglaublicher Stilklau. Es gibt Elemente, die stark an den Song Crazy Horses der 70er-Jahre-Band The Osmonds erinnern und dann wieder für Ska ganz untypische Gitarrensolos. Another day, change the universe for me. For me. For me. For me. Zurück zu The Beat. Die sind Ende der 90er noch einmal mit einem Song in Erscheinung getreten, der während ihres Bestehens immer so etwas unterging. Da mussten die Soundtüftler Death in Vegas ran, die einen ähnlich freien Umgang mit der Musikgeschichte pflegen wie beispielsweise die Chemical Brothers. Die holten einfach den Sänger von The Beat in ihre Techno-Küche, der dann nochmal Twist and Crawl einsang, was Death in Vegas im neuen Mix präsentierten. Dabei war die Urversion dieses Songs schon richtig klasse. The Beat mit Twist and Crawl im Original. And why don't try to hide? of orange troll. 100 cancellations, still no one wants to walk. Keep the hungry children from the skeletons in the back. Aim to keep an eye out for the gypsy caravans. Waiting for the train that never comes. Waiting for the train that never comes. Popmusik, das war noch einmal Madness mit Waiting for the Ghost Train. Jetzt ein richtiges Urgestein, die Upsetters mit Return to Jungle. Richtiges Urgestein aus den 70er Jahren, Return to Django von den Upsetters. Das war's im heutigen Soundcheck, bei dem es hauptsächlich um Ska aus den 80ern ging. Hören wir zum Abschluss von einem Instrumental von den Skatalites, einer der dienstältesten Ska-Bands überhaupt, mit Rock for Rock. Thomas Elbern verabschiedet sich jetzt schon mal und wünscht noch eine gute Nacht.